Alles, was Sie hören, werden Sie kennen. Eine von uns! Eine hören. Alles, was Sie hören. Siebenmal die Klingel. Eine von uns! Sie hätte es gern, wenn man sie als Außerirdische betrachtete. Die sie natürlich nicht war. Wir nannten sie eine von uns, obwohl sie war natürlich keine von uns. Eine von uns! Siebenmal. Aber sie war bereit, etwas dafür zu tun. Etwas für unsere Anerkennung zu tun. Wir sagen, sie kannte sich schon mit Männern aus. Und diese Kinderstimme. Eine von uns! Sie hatte was zu zeigen. Und wir hatten Augen. Manche hatten Augen für sie. Eine von uns! Und wir sagten aus Spaß, sie sei eine von uns. Von weit her gekommen, eine von uns. Und wir schauten. Und schauten. Und manche streckten ihre Finger nach uns aus. Sie lachte. Und fragte. Mal. Siebenmal. Eine von uns! Wir haben sie betrogen. Wir haben ihr keinen Gefallen getan. Ein Stück Wirklichkeit. Siebenmal. Sagen wir, es war unbarmherzig. Was? Aber wir brachten sie wieder auf den Boden. Durch Gelächter. Oder Finger. Oder indem wir logen, sie sei eine von uns. Manche von uns würden heute vielleicht sagen, das waren Jugendsünden. Aber das ist nicht wahr. Ich habe heute noch oft ihre Stimme in meinem Kopf. Sie manchmal stundenlang nicht los. Höre ihre Kinderstimme, ihr Kichern. Denke an unsere dunklen Plätze. An die Grausamkeiten. An ihr verstecktes Grab. Eine von uns! Es machte sie verrückt, dass wir nur so taten als ob. Wie muss es sie gequält haben? Alles, was Sie hören. Sag doch was. Sie versuchte wieder und wieder anzurufen. Aber es hat nie jemand von uns abgenommen. Auch nicht, wenn sie es bei uns zu Hause versuchte. Als ob wir es immer geahnt hätten, dass sie es ist, die anruft. Manchmal ließen wir es einfach klingeln. Manchmal legten wir den Hörer neben das Telefon. Das muss sie verrückt gemacht haben. Und uns macht es Spaß. So waren wir damals. Manchmal habe ich vor dem Telefon gesessen und gewartet. Genau wie sie vor dem Telefon gesessen und gewartet hat. Sie gequält haben. Heute kann ich das fühlen. Heute würde ich sie gerne in den Arm nehmen. Die alte Leier. Hinterher ist man immer schlauer. Ich werde ihr kein Geständnis ablegen, weil ich nicht sage, wer ich bin oder wer sie war und wo sie verscharrt ist. Ich habe Angst davor. Angst davor, sie könnte vor Gericht als bleiche Gestalt auf der Anklagebank sitzen. Sag doch was! Sag mit Laboratorium! Eine von uns! Sag doch was! Sag mit Laboratorium! Eine von uns! Sag doch was! Sie könnte mich in Stücke reißen. Ich hatte einmal einen Traum. In dem vereinten sich ihre Teile mit meinen. Und wir wurden ein überzähliges Ganzes. Brr, brr, brr.